Meine Damen und Herren, ich habe in der letzten Sitzung davon gesprochen, dass die Bestimmung des Wahrheitsgehalts von Theorie wesentlich geprägt ist durch Objekte, die Unglück bezeichnen oder Unglück verhindern wollen. Das Negative ist Gegenstand der Theorie. Die Einschränkung, die Verstümmelung, das Leiden der Kreatur, der Menschen, der Natur, der Gegenstände. Das ist gewiss eine Definition von Theorie, die ihren eigenen geschichtlichen Zeitkern hat, weil das, was Theorie ist, sich nie geschichtlich unabhängig hält, sondern immer bezogen ist auf den geistigen Zustand, auf den intellektuellen Zustand, auf den Kulturzustand einer Gesellschaft. In Zeiten, in denen idealistische Systeme glaubwürdig sind, wird Kritik wesentlich die sein, die Prämissen, die Grundlage solcher idealistischen Systeme zu kritisieren und zu beziehen auf ihre Ursprünge, meinetwegen auf den Ursprung im Subjekt. Nicht, dass ich als Prinzip aller Philosophie, so wie Schelling das formuliert, setzt einen kulturellen Gesamtzusammenhang voraus, in dem doch viele Elemente noch Bedeutung haben, die eine Vorstellung eines kosmologischen Zusammenhangs ermöglichen. Also im Begriff einer einheitlichen Welt ermöglichen. Und ich knüpfe hier an solche Definitionen der Theorie ein, um jetzt in dieser Sitzung zu begründen, wie das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Frankfurter Schule aussieht. Denn nicht nur der Theoriezusammenhang verändert sich geschichtlich, sondern auch der Begriff der Praxis ist ein geschichtlich konstituierter Begriff. Nehmen Sie einmal eine Zeit wie die der Renaissance, also ausgehendes Mittelalter in verschiedenen Stufen, der Versuch durch Annäherung an Natur und Annäherung an das, was die alte griechische Polis ist, den zerfallenden mittelalterlich-aristotelischen Kosmos so zu gestalten, dass Orientierung für den Einzelnen möglich sind. Wenn Sie hier von Praxis sprechen, dann haben Sie in diesem Renaissance-Selbstverständnis Praxis in einer sehr breiten Form. In einer sehr breiten Form. Praxis heißt hier die Tätigkeit des engagierten, universal gebildeten Menschen, des Uomo Universale, wie das Selbstbild und das Ideal, das Menschheitsideal auch der Renaissance, ist, in möglichst vielen Tätigkeitsbereichen gut zu sein. Sie haben Leonardo als ein solches Beispiel. Wenn Sie das einmal sehen, was der alles gemacht hat und wo er kreativ gewesen ist, nicht nur in der Malerei, in der Plastik, sondern als Praktizierer, als Erfinder auch. Besonders gerne hat er sich betätigt in der Erfindung von Wurfmaschinen, also auch strategische Gebilde in der Kriegstechnik, sich ausgebildet. mit vorzüglichen Fähigkeiten ausgestattet, Marmor in seinen Maserungen zu erkennen. Und abgesehen eben von den großen Gemälden, ist hier Praxis in der Renaissance ein Begriff, in dem die Menschen anfangen, das, was die innerweltlichen Beziehungen sind, zu gestalten. Und zwar nach ganz neuen Normen, nicht mehr nach den ethischen Normen der aristotelisch-thomistischen Weltauffassung, sondern im Sinne eben einer innerweltlichen Gestaltungsmaxime, aus der Welt etwas zu machen, worin wir uns wiedererkennen. Also die aus dem Kosmos herausgefallenen Menschen beginnen so etwas wie eine Gestaltung ihrer eigenen Welt, und Praxis ist nie nur ein technischer Vorgang, aber auch ein Vorgang des naturwissenschaftlichen Experiments, das in dieser Zeit beginnt. Auch das ist Praxis. Aber dieses griechische Wort Pratein, Praxis, bedeutet vieles, was mit Herstellen von Dingen handwerklich, mit Handeln zu tun hat, mit Handeln, Gestalten, ja mit Arbeit, Umformen der Dinge. Ein sehr umfassender Begriff der Praxis. In gewisser Weise gehen Horkheimer und Adorno und die Frankfurter Schule auf den umfassenden Begriff der Praxis zurück, wenn sie die Dialektik zwischen Theorie und Praxis neu bestimmen wollen. Also, sie versuchen zu lösen, den Praxisbegriff aus einer Aktivität, aus einer kurzsichtigen und kurzfristigen Aktivität pragmatischen Zuschnitts zu lösen und dieser Praxis wieder einen Inhalt zu geben, der auf der einen Seite bezogen ist auf das, was das Ganze der Gesellschaft betrifft, auf das Gemeinwesen, und auf der anderen Seite aber die Ausdrucksformen des Menschen, die kreativen Ausdrucksformen des Menschen einzubeziehen in einen solchen Begriff von Praxis, einen Begriff auch von politischer Praxis. Deshalb muss man, wenn man diese Theorie verstehen will, auch eine Vorstellung davon haben, dass Theoriearbeit selber als Praxis definiert wird. Nicht alleine. Sie ist nicht die ausschließliche Praxis. Aber sie ist eine Form der Praxis. Und man muss gleichzeitig verstehen, dass nicht nur Theoriearbeit eine Form der Praxis ist, sondern auch künstlerische Produktion und Ausdruckskraft eine Form der Praxis ist. Das heißt, das Feld praktischer Betätigungen von Kopfarbeitern erweitert sich in dem Maße, wie es notwendig wird, gerade diese Orientierungsbedürfnisse der Menschen mit zu erfüllen, indem ihnen in ihrer praktischen Alltagsarbeit gleichzeitig so etwas wie ein Begriff vom Ganzen vermittelt wird, der ihnen zeigt, welche Form der Praxis autonom ist und welche Form der Praxis völlig heteronom ist, abhängig ist, nicht autonom ist. Und noch einmal ein Blick zurück zu dem, was Kant unter Praxis versteht. Die Kritik der praktischen Vernunft bezeichnet ja einen Zusammenhang, in dem das Sollen begründet wird. Was soll ich tun? Ist die zweite Frage der Kritik der reinen Vernunft. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist Praxis für Kant? Und er bezeichnet das als praktische Vernunft im Unterschied zur Erkenntnisvernunft der theoretischen. Was soll ich tun und worin ist das begründet, was ich tun soll? Sie können auch hier bei Kant sehen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, was ich tun soll. Diese Fragestellungen beginnen in der Renaissance. Es ist nicht mehr selbstverständlich. Der moralische Kodex des Christentums ist aufgezehrt. Die aristotelischen Bestimmungen des Christentums sind die aristotelischen Assimilationen des Christentums sind aufgezehrt, sowohl in der politischen Theorie wie auch in der Ästhetik und in allen übrigen Bereichen. Man muss neu anfangen. Wo fängt man neu an? Man setzt am Subjekt an. Wenn die Welt sich nicht mehr, der Kosmos nicht mehr um die Erde dreht, wenn die fest ist, wenn die mit, ja, sich bewegt in der Welt, die Revolutionibus, nicht, also die Umdrehungen, beziehen die Erde mit ein, dann müssen wir andere Sicherheitskriterien bestimmen. Und die größte Unsicherheit der Menschen besteht in dem, nicht was sie tatsächlich tun. Sie tun immer das, was für ihre Lebensverhältnisse notwendig ist, sondern was sie tun sollen. Was ist verpflichtend? Was ist vielleicht das, was dem Menschenleben seinen spezifischen Charakter gibt im Unterschied zu den übrigen Naturverhältnissen. Und Kant sagt, dass wir aus dem Dekalog, aus den religiösen Vorschriften keine verbindenden Regeln mehr gewinnen können. Wir müssen neue praktische Regeln finden. Das heißt, er ist darum bemüht, einen neuen Begriff der Praxis zu entwickeln. Denn die zweckrationalen technischen Regeln sind universell. Man wird immer mit bestimmten Werkzeugen umgehen müssen, um ein bestimmtes Produkt erzeugen zu können. Das heißt, die zweckrationalen Beziehungen auf technischer Ebene sind aber eben nicht das, was er unter Moral versteht, was er unter der Gesetzgebung der praktischen Vernunft versteht. Sie haben also hier auch einen Begriff der Praxis, aber einen, der wesentlich beruht auf der Anwendung von Gesetzen, und zwar praktischen Gesetzen und nicht theoretischen Gesetzen. Die theoretischen Gesetze sind die Kausalitätsbeziehungen der Dinge untereinander. Kant sagt, aber das unterscheidet den Menschen nicht grundsätzlich vom Tier. Die zweckrationale Umgangsweise in seiner Lebenserhaltung. Und was ich wissen kann von dem, was notwendig ist, zweckrational umzugehen. Das eigentliche Humanum, der eigentliche Begriff vom Menschen kommt aus dieser praktischen Gesetzgebung. Handle so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit allgemeines Gesetz werden kann, bestimmt den Status praktischer Gesetze mit derselben Verbindlichkeit wie der objektiven Verbindlichkeit von Naturgesetzen. Aber wir können mit dem praktischen mit dem kategorischen Imperativ nicht mehr in gleicher Weise umgehen wie Kant. Wir haben nicht den in der entscheidungsbereiten, entscheidungsfähigen Vernunft, die aus dem revolutionären Pathos der Französischen Revolution kommt. Aus dieser Vernunft haben wir nicht mehr eine, in dieser Vernunft haben wir nicht mehr eine Kraftquelle, mit der wir selbstverständlich umgehen können. Sondern wir müssen das, was Praxis ist, neu bestimmen. Und Horkheimer und Adorno mühen sich sehr stark darum, zu fragen, was ist denn der Wahrheitsgehalt von Praxis? Nicht nur der Wahrheitsgehalt von Theorie, der ist eventuell leichter zu bestimmen. Wo finden wir Praxisfelder in der heutigen Gesellschaft, in der Gesellschaft der Kulturindustrie, in der Gesellschaft auch von epochalen Regressionen des Verhaltens der Menschen, wo so etwas wie verlässliche Wahrheit sich ausdrückt? Da das Wort manipulierbar ist auf allen Ebenen und verdreht, gewendet werden kann, weil es auch praktisch nur noch dieser Flatus Vocis ist, der Hauch der Stimme, ein bloßes entmythologisiertes, begriffliches Instrumentarium ist, das den Dingen angeheftet werden kann. Also in einer Zeit von möglichen Manipulationen, was ist Wahrheit? Und was kann ich als Philosoph, als Soziologe, als Wissenschaftler beitragen, damit metaphorisch gesprochen der Wahrheitsumfang dieser Welt sich vergrößert oder gleich bleibt? Wie ist das möglich in einer Welt eben des Betruges, der Möglichkeit des Betruges, jedenfalls der Unsicherheiten, was hier noch Wahrheit ist und was als Wahrheit verkündet ist. Unter diesem Gesichtspunkt muss man die Frage an die Frankfurter stellen, wie sie Theorie und Praxis bestimmen. Das ist das bohrende Motiv in deren Denken, diese Frage zu beantworten. Und für Adorno ist es schon sehr früh deutlich, das bezeichnet auch die Doppelentwicklung seiner Biografie, dass der Wahrheitsausdruck in einem Praxisfeld besonders greifbar ist und dass auch in diesem Praxisfeld die Beschädigungen besonders greifbar sind, nämlich dem der künstlerischen Produktion. Der künstlerischen Produktion als einer Form der Produktion und nicht nur der Rezeption. Deshalb wendet er sich immer gegen die bloße Rezeptionsästhetik. Genauso wie Marx sagt, innerhalb der Zirkulationssphäre geht es ungefähr mit rechten Dingen zu. Die eigentliche Kritik der politischen Ökonomie beginnt, wenn wir in die Produktionssphäre einsteigen. Wenn wir die Produktion untersuchen, so geht die Adornosche Ästhetik in die Produktion als eine Form entscheidender Praxis des Wahrheitsausdrucks. Das ist ein Feld, die ästhetische Produktion, das den Begriff der Praxis bezeichnet. Ein zweites Feld der Praxis, so wie Adorno und Horkheimer sie verstehen, ist Theorieproduktion selbst, ist Kritik als eine Kraft, Quelle der Benennung dessen, was nicht sein soll. Das heißt, die eigensinnige bohrende Kritik an den Dingen, das Drehen und Wenden der Gegenstände, der verdinglichten geistigen Produkte bis zu dem Punkt, wo sie kenntlich werden, wo sie erkennbar werden, in dem, was sie verdecken, unterdrücken, was sie ausgrenzen, ist eine entscheidende Form der Praxis. Das klingt jetzt innerhalb des ganzen marxistischen Bezugsrahmens wie eine Legitimation einer praxislosen Philosophie, die sich den Schein der Praxis gibt. Und so ist es auch häufig verstanden worden. Wir werden aber sehen, dass durchaus die Praxisfelder von Adorno und Horkheimer nicht nur beschränkt sind auf ästhetische Produktion und Theorieproduktion, sondern das ganze Feld der Erziehung und des Lernens ist für sie ein drittes entscheidendes Praxisfeld. Erziehung nach Auschwitz, über die Lehrerrolle, viele dieser Dinge beziehen sich auf die spezifischen Lernprozesse unter heutigen Voraussetzungen und bezeichnen ja das, was man unter praktischer Veränderung verstehen muss. Lassen Sie mich kurz hier eingehen auf die von Adorno sehr spät, natürlich schon in Bezug auf die studentische Protestbewegung, formulierte Dialektik von Theorie und Praxis, Marginalien zu Theorie und Praxis, heißt das, ist Ulrich Sonnemann gewidmet, wo er am deutlichsten seine Dialektik von Theorie und Praxis erörtert, die aber auch in den übrigen Schriften sichtbar ist. Er sagt, wie sehr die Frage nach Theorie und Praxis abhängt von der nach Subjekt und Objekt, tut eine einfache historische Besinnung dar. Zur selben Zeit, da die kartesianische Zwei-Substanzen-Lehre die Dichotomie von Subjekt und Objekt ratifizierte, wurde in der Dichtung Praxis erstmals als fragwürdig wegen ihrer Spannung zur Reflexion dargestellt. Die reine praktische Vernunft ist bei allem eifrigen Realismus so objektlos, wie die Welt für Manufaktur und Industrie zum qualitätslosen Material der Bearbeitung wird, die ihrerseits nirgendwo anders als auf dem Markt sich legitimiert. Das bedeutet also, dass in der Dialektik von Subjekt und Objekt, wie Subjekt und Objekt sich konstituieren, mit drinsteckt, dass das auch das Theorie-Praxis-Verhältnis berührt. Wenn zum Beispiel das Objekt qualitätslos wird, worauf er sich hier bei Kant bezieht, handle so, dass die Maxime deines Willens bedeutet, auf jeden möglichen Gegenstand angewendet. Die hohe Formalisierung der kantischen Moralphilosophie wird nur eingebunden dadurch, dass ein Begriff von Vernunft und Menschheit mitgesetzt ist, auch Würde, Menschheit, Vernunft, Würde, setzen diesem formalisierten Begriff der kantischen Ethik Grenzen, unverwechselbare Grenzen, nicht was Würde bedeutet, die keinen Preis hat. Das heißt, Subjekt, Objekt, eingreifendes Subjekt und wie das Objekt erscheint, ob es als bloßes, verfügbares Material da ist, unkonstituiert, berührt selber das, was praktisch möglich ist in der Veränderung der Welt. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, Praxis ist immer besser als Theorie. Echt? Sondern wir müssen sehen, was in dieser Betriebsamkeit der Welt unter Praxis verstanden wird. Adorno sagt sogar, dass in dem Maße, wie jeder immer sagt, aber was hat das für praktische Bedeutung? Wo ist der politische Sinngehalt dessen, was du sagst? Immer so etwas wie ein Verbot des komplizierten Theoretischen mit enthalten ist. Die Tabuierung des komplizierten, des umständlichen, des begründenden Denkens in diesem Gestus der Praxis immer gesetzt ist. So wie es im Übrigen in Faust 2 ist. Homunculus, Produkt, ja nicht Faust und nicht Mephistus, sondern des trockenen Schleichers Wagda, nicht des Alltagsmenschen Wagner. Und als Homunculus in der Fiole erscheint, sagt er, dieweil ich existiere, muss ich tätig sein. Die Existenz als Tätige, Existenz als Hirnlose, als theorielose Existenz, ist etwas, was den Praxisbegriff so entleert von den normativen Elementen, die nicht im Technischen liegen, dass dagegen Adorno rebelliert und sagt, wo Praxis eben Allotria jedes wirtschaftspolitischen Gremiums ist, kann man die 11. Feuerbach-These nicht mehr unbesehen nehmen. Es kommt aber darauf an, die Welt zu verändern, weil jeder verändert sie irgendwo. Und wenn man genauer hinsieht, ist es selten zum Besseren. So nimmt Theorie hier eine Zusatzfunktion an. Eine Zusatzfunktion nicht nur im Begreifen des Zusammenhangs. Das ist eine wesentliche Funktion der Theorie immer gewesen. Solange Theorie, Theorien, Schauen Gottes ist das, was mit Theorie verknüpft ist, immer gerichtet auf die Herstellung von Zusammenhang. Nicht, das muss nicht als der kosmische Zusammenhang sein, das muss aber die bestimmende Intention sein, Zusammenhang herzustellen. Aber das reicht nicht aus. Das reicht heute nicht mehr aus, weil es doch so etwas wie ein Verschleiß normativer Bestimmungen des Handelns gibt. Und wir wissen nicht, woher wir unsere Orientierungen beziehen sollen, wenn denn die alten kodifizierten Normen nicht mehr gelten, wenn das du sollst nicht töten, du sollst, wenn das nicht mehr unbesehen gilt, bekommt Theorie auch so etwas wie einen normativen Sinngehalt. Der besteht nicht darin, zu sagen, du sollst. Es ist indirekter formuliert, es ist negativer formuliert, du sollst nicht. Aber es ist ein Imperativ auch enthalten. Die ganze Frankfurter Schule ist voll von diesem Imperativ, du sollst nicht. Aber der steckt doch schon in die Kalu. Ja, das ist richtig. Aber es ist ja, diese Sollensbestimmungen sind ja in allen Hochreligionen mitgesetzt. Aber der Unterschied zu der kantischen Begründung der Moralphilosophie und der adornischen Begründung der Moralphilosophie besteht darin, dass bestimmte Verhältnisse nicht sein sollen. Verstehen Sie, der Dekalog ist, das ist eine Näheethik. Nicht? Du sollst deine Eltern achten, du sollst nicht stehlen, etwas Bestimmtes. Du sollst nicht töten, eine bestimmte Person. Das ist ja gerade störend für Marx, dass er sagt, aber wenn die Verhältnisse nun dahin drängen, zu töten, wie kann ich den, der tötet, als Alleinverantwortlichen nehmen, wenn der Zwang der Verhältnisse ist? Und die kritische Theorie in der Dimension von Marx und Adorno geht dahin, die normativen Aspekte auch auf die Veränderung der Verhältnisse zu richten, also der Gesellschaft und den Blick auf das Ganze der Gesellschaft. Also die Frage, ob die Menschen mündig sind, autonom sind oder nicht, ist nicht nur eine Frage des Menschenbildes, sondern auch des Bildes von der Gesellschaft, ob sie diese Gesellschaft das ermöglicht. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Aber sonst sind natürlich diese normativen Aspekte eben in solchen Theorien immer auch traditionsbestimmt, nicht? Also aus hochreligiösen, also aus den Hochreligionen herkommend und sich inkorporierend, also vergegenständlich in diesen Zusammenhängen. Und er sagt hier, Denken ist ein Tun. Also Denken ist eine Form der Praxis. Theorie eine Gestalt von Praxis. Allein die Ideologie der Reinheit des Denkens täuscht darüber. Es hat Doppelcharakter, ist immanent bestimmt und stringent, also zwingend begründend und gleichwohl eine unabhängige, reale Verhältnisweise inmitten der Realität. Soweit Subjekt, die denkende Substanz der Philosophen, Objekt ist, soweit es ein Objekt fällt, soweit ist es vorweg auch praktisch. Die stets wieder aufkommende Irrationalität der Praxis aber, ihr ästhetisches Urbild sind die jähen Zufallsaktionen, durch die Hamlet, das Geplante realisiert und an der Realisierung scheitert, belebt unermüdlich den Schein absoluter Getrenntheit von Subjekt und Objekt, wo Objekt dem Subjekt als schlechthin Inkommensurables vorgegaukelt wird, erbeutet blindes Schicksal die Kommunikation zwischen beiden. Also Sie haben hier immer wieder die Verbindung der Problematik von Subjekt und Objekt mit der von Theorie und Praxis. Und das ist durchaus spezifisch und originell in diesen Fragestellungen. Es ist nicht gleichgültig, um welche Form der Praxis es sich handelt. Es kann durchaus sein, nicht wahr, dass der große Praktiker der beginnenden Neuzeit, wer ist das, der größte Praktiker? Das ist Don Quixote. Der denkt nie darüber nach, was er tut, sondern sieht etwas und steuert drauf zu und kämpft. Das ist der kopflose Kämpfer. Während schon Sancho Panza aus seiner bäuerlichen Herkunft ein größerer Theoretiker ist, also mit vielen Momenten von Skepsis, Überlegung und natürlich Angst. Aber Angst ist auch ein Element der Theoriebildung. Angst ist ein Element, das durchaus bestimmend ist für Motive, zu begreifen, womit wir es zu tun haben, wovon wir abhängig sind. Und das Draufgängertum, das Drauflosschlagen, die Pragmatiker aller Couleur, Sozialdemokraten, christliche Demokraten, FDP, Leute ganz schlimm, mal handeln, handeln, handeln, egal, was daraus wird. Meist wird nichts daraus. Ist in Zeiten des Umbruchs, eine ganz bedrohliche Ideologie. Weil die Menschen sich keine Zeit lassen, innezuhalten und nachzudenken, wo Perspektiven sinnvollen Handelns wären. Ich habe das schon mehrfach betont, dass heute diese Umbruchszeit, in der alles von der gegenwärtigen Aktionszeit absorbiert wird, dazu führt, dass keine Linien entwickelt werden in der wirklichen Umgestaltung und Bewältigung, die Umgestaltung der Gesellschaft und Bewältigung der Krisen. Weil auch dazu ist so etwas wie kollektive Reflexionszeit erforderlich. Also dass die Menschen daneben stehen und nicht immer einbezogen sind und jede Form des Innehaltens als Resignation betrachten. Es ist die notwendige Zeit, die als Reflexionszeit zu gelten hätte, die heute unabdingbar ist. Und das ist immer auch Zeit gewesen, in der, wie in der Renaissance, natürlich Tätigkeiten, aber ganz vielfältige Tätigkeiten, Raum bekamen und viele Qualifikationen. Und eben das Menschenbild nicht reduziert war auf den allseitig verfügbaren Menschen, sondern auf den universell gebildeten Menschen und universell tätigen Menschen. Adorno und Horkheimer reflektieren die heutige Zeit in einem Stadium, in dem es so noch gar nicht sichtbar ist, worum es geht in dieser Umbruchszeit, also des 20. Jahrhunderts. Denken ist Tun und Theorie eine Gestalt von Praxis. Und Theorie ist eine Gestalt von Praxis, die der auf uns lastenden Irrationalität des Ganzen begegnen kann, sie brechen kann, eher als das sich kurzfristige Einlassen auf pragmatische Lösungen. Das bedeutet im Übrigen keine, ich habe das schon gesagt, Resignation, kein Rückzug aus der Welt, sondern eine Veränderung der Kampfplätze. Heute ist es sehr wichtig zu kritisieren die ökonomistische Ideologie. Und zwar auf allen Ebenen der Ideologieproduktion. Das heißt, die ökonomistische Ideologie besteht eigentlich darin, dass die Menschen sich mit ökonomischen Problemen Tag und Nacht mit Existenzproblemen beschäftigen in einer Zeit, in der die Gesellschaft immer produktiver produziert, immer mehr und produktiver produziert und es käme jetzt darauf an, die Richtung der Produktion zu verändern. Ich will Sie nicht langweilen mit den ewigen Beispielen über die Autoproduktion. Aber natürlich ist die Autoproduktion keine wirkliche Zukunftsinvestition. Das mag sein, dass gegenwärtig Arbeitsplätze hier gesichert werden, aber es wird aus verschiedenen infrastrukturellen Bedingungen immer schwieriger, diese Autoproduktion in dieser Linie zu halten. Und selbst wenn es nur Energieverzehr ist, der nicht mehr mit Umweltbelastungen durch CO2-Ausstoß verknüpft ist, ist die Individualisierung der Verkehrsbeziehungen der Menschen durch eben diese kleinen fahrbaren Gestelle stoßen auf eine Grenze der Produktion. Und es müsste überlegt werden, wo das hinführen soll. Aber das kann keiner. Das überlegen sich nur wenige, dass hier Alternativen formuliert werden müssten, weil das, worauf die bürgerliche Entwicklung sich stützen konnte, nämlich eine heraufkommende, zur Macht dringende Klasse von Eigentümern, dass wir diese Perspektive im Augenblick auf diesem kollektiven, alternativen Boden nicht haben, sondern nur individuelle Überlegungen. Aber dazu, zu den individuellen Alternativen, gibt es für Horkheimer und Adorno keine Alternative. Das heißt, wir können nicht einfach so tun, als ob wir dann am besten die Augen verschließen und uns ganz zurückziehen. Also Theorieproduktion ist wesentliches Element der Praxis. Ich habe das immer so formuliert und das ist auch nicht immer wohlwollend aufgenommen worden. Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Nichts ist praktischer. Im Übrigen auch verhindert es Resignation. Gerade die Menschen, die meinen, man müsste alles, was in der Theorie ist, in der Praxis einlösen, die also das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis auflösen, sind immer dabei, mit Enttäuschungen konfrontiert zu werden. Weil Theorie lässt sich nicht in Praxis einfach umsetzen. Aber Theorie hat den unschätzbaren Wert der Orientierung. Und häufig ist das, was offizielle Praxis ist, so weit entfernt von der Theorie, dass dieser Graben unüberschreitbar erscheint. Dann ist es aber nicht eine Frage des eigenen Willens, diesen Graben zuzuschütten, sondern das Spannungsverhältnis für bestimmte Zeit auch durchzuhalten. Also Theorie und Praxis sind weder identisch noch voneinander zu trennen. Aber sie sind auch nicht identisch. Sind Theorie und Praxis weder unmittelbar eins noch absolut verschieden, so ist ihr Verhältnis eines von Diskontinuität, von Brüchen, von situationsbestimmten Verbindungen. Selbstverständlich ist das, was Adorno macht, wenn er eine Notstandsrede im hessischen Fernsehen Rundfunk hält, 1968, Praxis, politische Praxis, Intervention. Er bezeichnet es als Eingriff. Aber trotzdem ist gerade auch in dieser Rede das, womit er seinen Widerstand gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze begründet, eben bezogen auf seine Theoriearbeit. Nicht einfach eine politische Gesinnungsentscheidung. Das gewiss auch. Aber sie ist doch fundiert aus Überlegungen, die sich auf die deutsche Geschichte beziehen, in denen Notstandsverordnungen, Brüningsche Notstandsverordnungen und Notstandsgesetze eine ganz andere, auch symbolische Bedeutung haben, mit ganz anderen Wirkungen als in anderen westlich-demokratischen Ländern. Er nimmt das auf und begründet seinen politischen Widerstand damit, und versucht auch in relativ komplizierten Sätzen dem damaligen IG Metall-Vorsitzenden Otto Brenner das zu erläutern. Geht also ins Hauptquartier der IG Metall, marschiert er mit einigen Kollegen und hält Otto Brenner eine Rede, die er gewiss nicht verstanden haben wird, aber er hat die Botschaft verstanden. Und das war auch das Wichtige daran. Das heißt, diese Interventionsbereitschaft, muss sich darauf gründen, dass die Theorie nicht unter Rabattgesichtspunkten gesehen wird, wenn sie praktisch werden soll, sondern im Gegenteil. Gerade die Stringenz der Analyse, die Stringenz der Entwicklung der Verhältnisse durch Gedankenarbeit hat genauso die größte Wirkung, wie Heinrich Böll einmal gesagt hat, es ist ja nicht sind ja nicht die schlechten Romane oder die schlechten Pamphlete, die sich als wirksam zeigen in der Geschichte, sondern eben die guten Romane. Also die Tolstoi-Romane Krieg und Frieden haben in Russland sehr viel bewirkt an sozialen Bewegungen und andere. Mit anderen Worten, die Dialektik von Theorie und Praxis ist gleichzeitig eine Dialektik zwischen Autonomie und Eingriff. Zwischen Autonomie und Eingriff. Wo der Intellektuelle seine Autonomie aufgibt und Parteipropaganda betreibt, verliert er seine Identität. Ja, er verliert sogar das, was ihm Wirksamkeit verschaffen könnte. Weil nur das Festhalten der autonomen Produktion ihn davor schützt, missbraucht zu werden. Als Legitimationslieferant. Und ich habe an verschiedenen Punkten über die tragische Entwicklung von Lukács gesprochen. Sie ist in gewisser Weise in diesem Zwiespalt gewesen, bis zum Ungarnaufstand hin. Und die Rezeption nach dem Ungarnaufstand rechnet gleichsam innerhalb des Marxismus-Leninismus jetzt Lukács noch seine Verrätereien vor. Das heißt, die Bewahrung der Identität des Intellektuellen, seine Kontinuität ist verknüpft mit der nicht-linearen Übersetzung von Theorie in Praxis mit dem, was er hier Diskontinuität nennt. Kontinuität der eigenen Identitätsentwicklung und Diskontinuität in der Beziehung zwischen Theorie und Praxis gehören zum selben Zusammenhang. Es ist ein gewiss kompliziertes Theorie-Praxis-Verhältnis, aber ich wüsste nicht, wie in einer Zeit, die eben sehr kompliziert ist. Manche Verhältnisse sind auch einfacher geworden. Aber in einer Zeit, in der es doch sehr viel Vermitteltes gibt und die Anschauung des Ganzen blockiert ist oder zerfallen ist, müssen wir auch mit dem zentralen Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, Subjekt und Objekt, etwas pfleglicher umgehen. Das heißt, es nicht einfach als ein Umsetzungsverhältnis verstehen, sondern als ein Spannungszustand, permanenter Spannungszustand, in dem sich nichts von selbst ergibt und diese Anforderung, doch endlich praktischer zu werden, auch als eine Anmaßung der Praxis zu verstehen. Also nicht nur sind zu kritisieren die Anmaßungen der Theorie, sondern auch die Anmaßungen der Praxis, etwas Nennenswertes zur Besserung der menschlichen Verhältnisse zu tun. Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis, ist ein großer über den Gemeinspruch, heißt es bei Kant. über den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis, wird kritisiert bei Kant. Das ist der Wahrheitsanspruch, muss bei beiden festgehalten werden, der Wahrheitsanspruch. Nur dann sind sie in einem produktiven Spannungsverhältnis. Wenn das eine keinen Wahrheitsanspruch ist, hat, dann ist es praktisch auch aus der Funktion herauszunehmen, in der es wirklich etwas zur Verbesserung, Veränderung der Welt beitragen kann. Theorie gehört aber dem Zusammenhang der Gesellschaft an und ist autonom zugleich. Hier haben Sie es nochmal. Gehört dem Zusammenhang der Gesellschaft an, ist autonom zugleich. Trotzdem verläuft Praxis nicht unabhängig von Theorie, diese nicht unabhängig von jener. Wäre Praxis das Kriterium von Theorie, so würde sie dem Thema Probandum zuliebe zu dem von Marx angeprangerten Schwindel und könnte darum nicht erreichen, was sie will. Richtete Praxis sich einfach nach den Anweisungen von Theorie, so verhärtete sie sich doktrinär und fälschte die Theorie obendrein. Was Robespierre und Saint-Just mit den Rousseauschen Volonté General anstellten, der allerdings der repressive Zug nicht fehlte, ist dafür der berühmteste, keineswegs der einzige Beleg. Das Dogma von der Einheit von Theorie und Praxis ist entgegen der Lehre, auf die es sich beruft, undialektisch. Weil hier der Widerspruch fehlt, nicht? Wenn er sagt, die Einheit von Theorie und Praxis ist die eine Seite. Aber die zweite zentrale Seite fehlt und ist undialektisch, nämlich die des Widerspruchs, der Diskontinuität, des Bruchs, dass es nicht übersetzbar ist. Und wenn man Einheit von Theorie und Praxis sagt, kann man schon praktisch weitergehen und sagen, Identität von Theorie und Praxis. Und dann hat man den ganzen Legitimationszusammenhang, der von den Normen der Praxis, von den Anforderungen der Praxis ausgeht und am Ende Theorie vernichtet. Und natürlich ein bewegendes Element der Theorie, das für jedes Herrschaftssystem das Entscheidende ist, die Kritik. Also der kritische Umgang mit den Gegenständen. Es erschleicht dort simple Identität, wo allein der Widerspruch die Chance hat, fruchtbar zu werden, sagt er, wenn diese Einheit von Theorien. Während Theorie aus dem gesellschaftlichen Gesamtprozess nicht herausoperiert werden kann, hat sie in diesem auch Selbstständigkeit. Sie ist nicht nur Mittel des Ganzen, sondern auch Moment. Sonst vermöchte sie nicht, dem Bann des Ganzen irgend zu widerstehen. Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist, nachdem beide einmal voneinander sich entfernten, der qualitative Umschlag, nicht der Übergang. Nicht der Übergang, also der leichte Übergang, der Übersetzungsübergang, sondern der Umschlag. Sie stehen polar zueinander. Diejenige Theorie dürfte noch die meiste Hoffnung auf Verwirklichung haben, welche nicht als Anweisung auf ihre Verwirklichung gedacht ist. Analog etwa zu dem, was in der Naturwissenschaft zwischen Atomtheorie und Kernspaltung sich zutrug. Das Gemeinsame, die Rückbeziehung auf mögliche Praxis, steckte in der technologisch orientierten Vernunft an sich und so weiter. Aber es fehlen der eigentlich ausgeführten Theorie der Kritik der politischen Ökonomie die konkreten Übergänge von jener Praxis. Das ist zunächst einmal hier genug zu diesem Zusammenhang, der eben alles, was an Kritik an Adorno und Horkheimer geübt wurde, dass deren Theorie praxislos ist, abweist. Und darauf möchte ich Sie nochmal ausdrücklich hinweisen, dass es nicht darauf ankommt, an Theorien etwas von außen heranzutragen, was politische Kriterien sind. Ob eine Theorie politisch ist oder nicht, hängt von der Struktur der Theorie ab und nicht, ob sie sich politisch bekennt. Erst wenn die innere Struktur eine politische ist, dann ergeben sich auch für viele, die damit arbeiten, Möglichkeiten, politisch zu intervenieren auf anderen Ebenen. Ganz gewiss ist praktische politische Arbeit nicht in derselben Logik, auch nicht in derselben Zeitstruktur zu sehen wie Theoriearbeit. Das Lesen eines Buches und das Halten einer Bundestagsrede, das sind völlig verschiedene Dinge. Die Kurzfassung, die Memoranden, das, was plakatartig Symbole setzt nach draußen, was kurzfristigen Einschätzungen der Adressaten dient, hat in der Tat eine andere Bewegungsart, einen anderen Rhythmus, auch einen anderen Zeitrhythmus, als die Theorieproduktion, die immer stärker auf eine Zeitstreckung gerichtet ist. Weder das Schreiben eines Buches noch das Lesen eines Buches ist in dem Sinne vergleichbar der Tätigkeit eines Politikers im Alltagszusammenhang. Insofern gibt es verschiedene praktische Logiken, wenn man das so ausdrücken will, zwischen Theoriearbeit und politischer Arbeit. Und gewiss sind die Regelsysteme, nach denen das abläuft, andere. In der Theoriearbeit ist kreativ das, was häufig Um- und Abwege darstellt. Also nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist das, was das Rationellste ausmacht, sondern häufig Umwege, Abwege, produktive und unproduktive Abwege sind es, die hier die kreativen Potenzen, also in der Theoriebildung, ausdrücken. Wenn die Zeitstraffung, die Verdichtung der Zeit, die Zeitökonomie eben in solchen öffentlichen Vorgängen eine ganz andere Dimension bezeichnen, wenn es denn so etwas wie Rhetorik nicht mehr gibt. Denn wenn wir die Reden Ciceros nehmen, dann sind das sehr umwegige Reden und mit vielen indirekten Andeutungen und keineswegs Elementarsätzen, wie überwiegend bei allen Politikern. Also möglichst kein Nebensatz oder einen kurzen Nebensatz. Damit das nicht zu kompliziert wird, sind die ciceronischen Reden gewaltige Perioden, die über ganze Seiten gehen. Und das hat auch stundenlang gedauert im Senat, wie er gesprochen hat. Aber es ist eine andere Zeit und eine andere Zeitstruktur und eine andere Öffentlichkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Das bedeutet, dass eine Theorie entweder in sich politisch ist oder nicht. Das gibt Auskunft darüber, ob sie in bestimmter Weise Wirkungen zeigt oder anwendbar ist. Für mich ist die heideggersche Theorie in der Struktur. Ob er sich da identifiziert hat noch mit dem Führer oder nicht. Eine Theorie, eine Philosophie, die den autoritären, nicht diskursiven Strukturen des Denkens in allen Fasern entgegenkommt. Dass er sich später etwas von den Nazis distanziert hat, ist ein ehrenwerter Vorgang persönlich. Hat aber nie zur Wendung, auch die Kehre ist keine Wendung von dieser Theorie, die für autoritäre Denkstrukturen und für vernunftfeindliche Belange in einer Weise geeignet ist, die leider, weil sie so dumm waren, die Nazis so gar nicht verwenden konnten. Auch für die war die Theorie zu kompliziert. Und nur die Rektoratsrede und so ein paar Äußerungen von Heidegger haben die wirklich aufgenommen. Das heißt, die Struktur der Theorie ist entscheidend. Und ich möchte das darauf lenken, auch auf die Kritiker an Adorno, die immer wieder sagen, da fehlt das Soziale bei Adorno, da fehlt der soziale Raum. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist der politische Impuls, der im Denken selbst steckt, mit einer Welt der verwickelten Beziehungen und der Verdinglichungen umzugehen, und die Frage zu stellen, was ist unter diesen Bedingungen noch Wahrheit? Das bestimmt jetzt den Punkt, was Sie unter Kulturkritik verstehen. Kulturkritik und Gesellschaft, Beziehungen des Individuums zur Gesellschaft sind die Fragestellung. Und Kulturkritik bedeutet immer, dass Gesellschaft als Gesamtgebilde der Produktion und des Austauschs verstanden wird und in diesem Zusammenhang sich das bildet, was wir falsches Bewusstsein nennen können, Ideologie. Falsches Bewusstsein ist jenes Bewusstsein, falsches, aber notwendiges Bewusstsein ist jenes Bewusstsein oder jene Bewusstseinssphäre, die sich bildet in einer Gesellschaft, in der die objektiven Verhältnisse gebrochen werden durch Bewusstseinsformen, durch Denken und gleichzeitig verwickelt sind in diesem Prozess, sodass man Ideologie nie nur durch Kritik außer Kraft setzen kann, sondern immer durch Veränderung der Verhältnisse, die sie ermöglichen. Das macht das notwendige Moment in der Ideologiekritik aus. Adorno und Horkheimer geben deshalb dem Teil der Praxis einen hohen Rang in ihrer eigenen Theoriebildung, den die künstlerische Produktion ausmacht, die Kunst. Die Kunst als eine Art, so hat es Walter Benjamin einmal gesagt, als unbewusste Geschichtsschreibung, als das mimetische Ausdrucksmoment der Verhältnisse, sprachlich oder vorsprachlich, durch Sprache oder Musik, bei Adorno wesentlich auf Musik gerichtet, als einem Ausdruckselement der Kritik des Bestehenden und des Blicks in eine bessere Welt. Als Versprechen von Möglichkeiten, die über das Bestehende hinausgehen. Nicht im Sinne des harmonischen Ausgleichs, der Harmonie, der traditionellen Harmonie, sondern dort, wo gerade die Brüche bezeichnet werden im Kompositorischen, in der Komposition, das Dissonante, das Gebrochene, tritt das in Erscheinung, was für Adorno Ausdruck des Versprechens von Wahrheit ist. Aber diese Wahrheit ist nicht die reine Alternative zum Bestehenden, sondern die Wahrheit ist geschlagen von der Unwahrheit des Systems. Es gibt deshalb nichts Wahres im Sinne des Getrennten vom Falschen. Das ist der Kern der Ideologie. Wir haben nicht die Wahrheiten und die neuen Tugenden und das haben wir nicht in Reinform, sondern es sind verwickelte Verhältnisse, komplizierte Verhältnisse, wo jeder auch am System mitarbeitet, das er innerlich ablehnt oder das er kritisiert. Deshalb die merkwürdige Bestimmung von Adorno in seiner Ästhetik. Ich hoffe, ich habe jetzt die Stelle aus seiner Ästhetik, also dem letzten Werk, das nicht abgeschlossen wurde, dass die Emanzipation des Subjekts, ja, was das Subjekt eigentlich ist, ist für Adorno ablesbarer in den Kunstwerken als in soziologischen Analysen. Ablesbarer. Aber es muss abgelesen werden. Es muss gelesen werden. Das macht Philosophie notwendig. Und Kulturkritik. Philosophie und Kulturkritik bringen dem, was immanent Kunst ausdrückt, zum Begriff. Insofern gibt es eigentlich, das ist ein romantischer Gedanke, ein urromantischer Gedanke, dass der Zuhörer oder der ein Bild sieht oder ein Gedicht liest, immer Mitproduzent ist. Also eigentlich das Werk erst vollkommen ist, wenn es aufgenommen wird und kritisiert wird. Kritik, dieser Begriff der Kunstkritik kommt aus der Romantik von Schlegel und anderen. Sodass hier sich nichts im bloßen Raunen halten darf. Oder in dem Jargon von Eigentlichkeit oder im sich enthüllen des Seins, wie Heidegger zum Beispiel in seiner Analyse des Kunstwerks ausdrückt, das Entbergen des Seins, sondern auch das Kunstwerk springt aus der Subjektivität seiner Gebrochenheit und seiner Kritikfähigkeit nicht heraus. Es ist mit einbezogen in die Verdinglichung, die philosophische Kritik brechen muss, aufhellen muss, und gleichwohl ist es ein Mehr, ein Versprechen oder ein Wahrheitselement. Das bezeichnet nun auf der Objektseite genau das, was Autonomie und Heteronomie, also Abhängigkeit und Autonomie, auch im Kunstwerk bezeichnet. Es ist ein gesellschaftliches Produkt und gleichwohl ist der Wahrheitsgehalt definiert dadurch, dass es etwas Antigesellschaftliches ist. Das ist gegen das ist, wovon es abhängt. Das ist das Bestehende sprengt. Es ist Ausdruck der Verhältnisse und das andere der Verhältnisse. Wir werden morgen noch darüber sprechen, wie sich, also was die Kompositionstechnik ist, also auch im sprachlichen Kunstwerk. Was bezeichnet eigentlich ein gelungenes Kunstwerk, ein stimmiges, ein wahrheitsfähiges Kunstwerk? Aber zunächst ist auf der Objektseite das zu benennen, was auf der Subjektseite genauso existiert, die Autonomie und Heteronomie gleichzeitig. Vor der Emanzipation des Subjekts war fraglos Kunst in gewissem Sinne unmittelbarer ein soziales als danach. Also Kunst vor der Emanzipation des Subjekts, also vor der Emanzipation des bürgerlichen Subjekts aus den objektiven Zusammenhängen, meint er hier, war Kunst fraglos stärker in den sozialen Zusammenhang einbezogen als später, wo es sich auch distanzierte und so ein antisoziale Züge angenommen hat. Ehe es sich bildete, war Kunst, ja, Verselbstständigung ihrer Autonomie, ihre Verselbstständigung der Gesellschaft gegenüber war Funktion des seinerseits wieder mit der Sozialstruktur zusammengewachsenen bürgerlichen Freiheitsbewusstseins. Also es emanzipierte sich das Subjekt und das bürgerliche Freiheitsbewusstsein gegen die bestehenden feudalen Gesellschaftsordnungen, also etwas gegen die Gesellschaft. So als wäre das Subjekt etwas Apartes neben der Gesellschaft, etwas in sich Autonomes. So konstruiert ja Kant das Subjekt. Er sagt nicht das empirische Subjekt, sondern das transzendentale Subjekt. Auch in praktischer Absicht ist es Subjektivität als Prinzip, kann man sagen. Der Grund, der Seinsgrund der Moral. Aber jedenfalls das Freiheitsbewusstsein ist es, nicht die Kausalität der Verhältnisse, die das konstituiert. Auch gegen die Gesellschaft. Ehe es sich bildete, war Kunst zwar an sich in Widerspruch zu gesellschaftlicher Herrschaft und ihrer Verlängerung in den Mores, also in Sitten, sittlichen Zusammenhang, nicht aber für sich. Konflikte gab es seit dem Verdikt im platonischen Staat. Die Idee einer von Grund auf oppositionellen Kunst jedoch hätte niemand konzipiert. Und soziale Kontrollen wirkten weit direkter als in der bürgerlichen Ära bis zur Schwelle der totalen Staaten. Nicht also in der Politeia bei Plato dieses Verbot der Künstler, weil sie, wenn sie die Unterwelt schön malen, Tapferkeit verschwinden würde. Dann sehnte sich jeder, möglichst schnell wegzukommen und ließe sich eher töten, als dass er um sein Leben kämpfte. Das ist das Argument von Plato. Weshalb gerade die schönen Kunstwerke, sagt Plato, gerade die gelungenen sind gefährlich, weil sie eben diese Welt so, die bestehende Welt kritisieren und das was danach kommt, euphorisieren. Also so. Das heißt, Kunst in diesem Charakter der Unabhängigkeit, der Stimmigkeit, ist auch immer eine Provokation für Herrschaftssysteme gewesen. Also in ihrem nicht legitimatorischen, autonomen Charakter. Vielmehr wird sie, die Kunst, zum Gesellschaftlichen durch ihre Gegenposition zur Gesellschaft. Und jene Position bricht sie erst als Autonome. Das Asoziale der Kunst ist bestimmte Negation der bestimmten Gesellschaft. Freilich bietet durch ihre Absage an die Gesellschaft, die der Sublimierung durchs Formgesetz gleichkommt, autonome Kunst ebenso als Vehikel der Ideologie sich an. Der sagt weiter, einzig durch ihre gesellschaftliche Resistenzkraft erhält Kunst sich am Leben. Verdinglicht sie sich nicht, so wird sie Ware. Was sie zur Gesellschaft beiträgt, ist nicht Kommunikation mit jener, sondern ein sehr mittelbares Widerstand, in dem Kraft der innerästhetischen Entwicklung die gesellschaftliche sich reproduziert, ohne dass sie nachgeahmt würde. Das heißt hier immer wieder diese Grenzwanderung von Adorno zwischen Autonomie und Abhängigkeit der Kunst. Aber er nimmt sie nicht raus aus den Abhängigkeiten. Das macht seine Kunstkritik, seine Musikkritik seit Anbeginn aus, sondern lässt sie auf die Verdinglichung der Kunstwerke des Künstlers ein. Und wenn ich hier von einer Praxis gesprochen habe, dann bedeutet das für Adorno, dass in diesem ästhetischen Zusammenhang die Produktion, also die Produktionstechniken, auch die Technik eine zentrale Rolle spielt und alles, was den institutionellen Zusammenhang des Kunstbetriebes betrifft. Es ist praktisch nichts, was Adorno in seinen Schriften ausgespart hat. Die Rolle des Kapellmeisters, der Opernhäuser, also alle institutionellen Zusammenhänge des Praxisbetriebes Kunst, Kultur, Musik, überwiegend Musik, bezieht er ein in das, was Kulturkritik ist. So wie wenn jemand sich vornehmen würde, die Parlamentsgeschichte zu schreiben und alles, was zum Parlament gehört, zu analysieren in den institutionellen Verflechtungen, Verkrustungen, Bürokratisierungen. So entwickelt Adorno an einem zentralen Punkt seines eigenen Ausdrucks der Lebensgeschichte die ganze Komplexität von Theorie und Praxis. Wenn Sie so eine Schrift lesen, da müsste man also längere Zeit haben, um darüber zu reden, der getreue Korrepetitor. Sie haben also über praktisch jede musikalische Äußerung der modernen Welt, haben Sie eine Analyse, einen Aufsatz, einen Essay von Adorno. Sie haben eine Technikkritik an der Entwicklung der Instrumente von Adorno. Sie können, wenn Sie nach Technik, nach technischen Elementen fragen oder seiner Technikkritik, dann ist es günstiger, in die ästhetischen Schriften einzusteigen, als unter den soziologischen Schriften zu suchen. So zum Beispiel seine dezidierte Auffassung gegen die archaische Aufnahme von Instrumenten der Bachzeit. Seine Kritik an diesem archaisierenden Verhalten zur Bachzeit unter dem Gesichtspunkt besonderer Authentizität der Aufführung, wo er eindrucksvoll analysiert, dass Bach unter den Instrumenten seiner Zeit entsetzlich gelitten hat und gesagt hat, könnten wir nur eine bessere Orgel bauen oder ein Spinett oder etwas besser machen. Wenn jetzt diese Dirigenten meinen, die Bachsche Musik sei am authentischsten an diesen etwas scheppernden Orgeln der Zeit, die auch nachgebaut werden, zu vollziehen, sagt er, das ist eine Art Umgang mit den, also mit dem Begriff der Authentizität, der eben nicht einbezieht, dass das wohltemperierte Klavier und Kunst der Fuge und auch Matthäus' Passion im Grunde weit über den technischen Horizont der damaligen musikalischen Praxis hinausweisen. Und Bach glücklich darüber wäre, wenn er mit modernen Instrumenten seine Musik aufgeführt sehe, haben Sie hier anknüpfend bei Adorno an eine großartige Schrift von Max Weber, mit die musikalischen Grundlagen, also der Musik, Anhang zu Wirtschaft und Gesellschaft, einer kleinen Schrift, haben Sie hier den Versuch, gerade nicht antitechnisch zu argumentieren, sondern durchaus die Potenziale, die technischen Potenziale in die Kunstproduktion einzubeziehen. Und das hat ja Adorno dann auch in vielfacher Hinsicht benennbar gemacht in Bezug auf die ganze, also nicht nur die technische Ausstattung, sondern die Rezeption der Musik auf die Produktion, auf die Architektonik des musikalischen Ausdrucks, also auf die Frage der Opernhäuser und der Aufführungspraxis des Dirigentenkults und viele andere Dinge, die hier einfach ja Praxis als musikalische Ausdrucksform an einem Zusammenhang entfalten, der, wenn man ihn selber nicht als eine Art politischen Zusammenhang begreift, natürlich nur als eine ästhetisierende Isolierung von der Wirklichkeit betrachtet werden kann und kritisiert werden kann. Das ist aber falsch, weil die ganze Gesellschaft steckt in diesen Gebrochenheiten der Gesellschaft, stecken also in diesen Analysen mit drin und sind dechiffrierbar in diesem Zusammenhang. Man kann das auch so ausdrücken, manche haben, marxistische Theoretiker haben gesagt, ja, Adorno begreift sich als Marxist, aber entwickelt nicht eine Kritik der politischen Ökonomie. Er bezieht sich zwar immer wieder auf die Kritik der politischen Ökonomie bis zu seinem Lebensende, betrachtet auch die gegenwärtige Gesellschaft als Spätkapitalismus, als ein System des Spätkapitalismus, also als ein kapitalistisches System, aber entwickelt keine Kritik der politischen Ökonomie. Das ist richtig. Aber das ist immer eine Frage der Neuerfindung des Rades. Muss man das immer wieder neu erfinden? Muss man das, was erfunden ist, was entwickelt ist, neu bestimmen? Und für Adorno und Horkheimer war gleichsam die Kritik der politischen Ökonomie von Marx bei Horkheimer weniger in den späten Jahren selbstverständliche Grundlage ihrer Argumentation und ihrer Theoriearbeit. Aber durch die Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit eben doch in vielen Bereichen Lücken festzustellen waren, die der Analyse bedürften. Und es ist nun lebensgeschichtlich so, dass Adorno hauptsächlich in diesem Bereich gearbeitet hat, aber keineswegs nur, sondern in vielfacher Hinsicht die Philosophie auch weiterentwickelt hat. Aber was man bei Adorno lernen kann, ist doch dieser Blick auf das zentrale Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, das also das Bewegungsmoment dieser Theorie ist. Wie die Gesellschaft sich verändert, verändern sich die Individuen und umgekehrt. Und beides ist nicht ineinander übersetzbar. Es gibt so etwas wie etwas Disparates zwischen Individuum und Gesellschaft. Und gerade in einer Zeit, in der immer stärker die Soziologie auch dazu übergeht, Meinungsforschung zu betreiben, in der nicht mehr sichtbar wird, wie Meinungen produziert werden. Also wo die Herrschaftsverhältnisse verschwinden, so als ob die Individuen autonom wären in ihren Äußerungen. Gerade da ist es wichtig zu sehen, dass für Adorno sich die Gesellschaft nicht aus der Summe der Individuen zusammensetzt, sondern eigene Strukturen, eigene Herrschaftsbestimmungen bleiben. Und ohne die Überwindung, das Aufbrechen dieser Herrschaftsverhältnisse sich eigentlich nichts verändert. Und der Begriff des Ganzen, zwar sagt er, das Ganze ist das Unwahre, also gegen Hegel, das Ganze ist das Wahre, sagt Hegel. Das Ganze ist das Unwahre, aber deshalb verschwindet nicht das Ganze, weil es unwahr ist, sondern es muss als Unwahres bestimmt werden. Manche der Kritiker der Frankfurter Schule haben gemeint, das Ganze ist das Unwahre, würde die Anweisung enthalten, vom Ganzen die Finger zu lassen, also sich damit nicht mehr zu beschäftigen. Nein, das Ganze ist das Unwahre bedeutet noch mehr als bei Hegel die Aufforderung, es zu durchdringen und in seinen Fragmenten, Tragödien und in vielen Dingen zu bestimmen und damit veränderbar zu machen. Nur das, was an Potenzialen sichtbar gemacht werden kann, kann auch Ansatzpunkt für Veränderungen sein. Und ich werde jetzt, wir nähern uns ja schon dem Semesterende mit einigen Schritten, noch Folgendes behandeln. Es geht gar nicht um eine Vollständigkeit. Ich werde das auch nicht fortsetzen im nächsten Semester. Das ist immer mit großen Brüchen verknüpft und ist nie besonders gut. Es bleibt Fragment, die Analyse der Frankfurter Schule in einem Semester. Ich werde doch aber noch auf zwei Komplexe eingehen, also morgen noch etwas weiter führen, diese Frage der Ästhetik und der inneren Stimmigkeit der Kunstwerke, was das eigentlich der Wahrheitsanspruch ist. Dann aber behandeln die Frage der Moral, der Normen, des Normativen. Adorno hat sich da immer bedeckt gehalten, positiv darüber zu schreiben. Aber es gibt eine Vorlesungsreihe, die Probleme der Moralphilosophie, in der doch vieles von dem, was in der negativen Dialektik und Dialektik der Aufklärung und anderen Schriften an Hinweisen, wie es nicht sein soll, steckt, das auch positiv zu formulieren. Und der zweite Punkt, der noch zu behandeln wäre, außer dieser moralphilosophischen, ist doch das Verhältnis zwischen also Theorie und Empirie, also was Erfahrungsgehalt der Frankfurter Schule bezeichnet, so wie ich am Anfang das erörtert habe an bestimmten Studien. Denn es gibt eben diese zwei Beziehungsebenen, die nur dialektisch zu behandeln sind. Und wenn man die Dialektik als Denkprinzip rauslässt, behält man nur zerfallene Teile zurück, nämlich die Dialektik zwischen Theorie und Praxis und die zwischen Theorie, also Philosophie, und Empirie, also Philosophie und Erfahrung. Beides ist konstitutiv für das, was Sie unter Theorie verstehen. Und da möchte ich dann zum Schluss doch auch noch einmal eingehen, welche Bedeutung eigentlich soziologische Erfahrungswissenschaft für Sie hat im Eingehen auf die bestehenden Verhältnisse und im Eingehen auf das, wie sie verändert werden können. Danke.